Wortschatztraining. Reisen und Verkehr. Übung 8. Sie hören zwei kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 und 2 die richtige Lösung. A, B oder C. 1. Hallo Tim, wie bist du heute zur Arbeit gekommen? Hast du schon deinen neuen Motorroller? Ja, den habe ich schon, aber leider funktioniert er nicht richtig. Deshalb habe ich ein Taxi genommen. Ein Taxi? Das ist doch teuer. Du fährst doch immer mit dem Bus. Ja, aber heute war ich zu spät.